19:30 Uhr abends in der Wiener Augustinerkirche. Merkwürdige Zeit für eine Trauung. Aber passend an diesem 24. April 1854. Sehr passend, porca miseria. Alle Fragen sind gestellt und alle Phrasen eingeübt. Wir sind die Letzten einer Welt, aus der es keinen Ausweg gibt. Denn alle Sünden sind gewahrt, die Tugenden sind einstudiert und alle Flüche sind gesagt und alle Segen revidiert. Die Hässlichkeiten hören sich, die Schönheit scheint uns jetzt mal an. Die gute Tat belehrt uns nicht, die böse Tat ist uns egal. Denn alle Wunder sind geschehen und alle Grenzen sind zerstört. Wir haben jedes Bild gesehen, uns alle Klänge tot gehört. Und alle Fragen sind gestellt und alle Chancen sind verschenkt. Wir sind die Letzten einer Welt, die stets an ihnen selbst mal denkt. Und alles, was passiert, hilft uns die Zeit zum Überstehen. Bei dem es leid uns dementiert, sehen wir nicht gerne untergehen. Elisabeth! Wenn das euer Wille ist, so antwortet mit Ja. Ja.